Theorie der Revolution. Erstens. Revolution ist die Umkehrung wesentlicher Verhältnisse der Art, dass neue und höher stehende Verhältnisse wesensbestimmt werden. Das ist der Begriff der Revolution. Und das muss man sich ganz genau merken, denn das System oder die Theorie ist nichts anderes als die Entfaltung dieses Begriffes. Also was im ersten Satz steht, ist nur unentfaltet das, was dann später mehr oder weniger entfaltet wird durch ein paar Beispiele. Und wenn man das vernachlässigt und nicht immer präsent hat, dann wird das andere so etwas vage. Deswegen, also Umkehrung wesentlicher Verhältnisse, derart, dass neue und höher stehende Verhältnisse wesensbestimmt werden. Was von Lenin das unterscheidet, merken Sie ja, sehen Sie ja jetzt auch schon, da ist nicht vom Staat unbedingt die Rede, nicht von der Politik, nicht von der Macht in einem Staat. Revolutionen sind viel, viel häufiger, als weil wir ja immer nur an Staatsrevolutionen denken, die weltgeschichtliche. Revolution ist ein ganz elementares Evolutionsprinzip. Das ist eigentlich die Revolution. Und die Evolution, wenn man genau hinguckt, sind meistens nur langsame, eine Folge kleinerer und langsamerer Revolutionchen, die dann also angenehmer sind als eben so eine plötzliche Umkehrung ins Gegenteil. Und das ist, dieser Gedanke ist der grundlegende. Zweite These, Konterrevolution, wo Revolution ist, ist immer Konterrevolution, ist eine entgegengesetzte Umkehrung wesentlicher Verhältnisse der Gestalt, dass alte und tiefer stehende Verhältnisse wesensbestimmt werden. Also es ist genau die Umkehrung der Bewegungsrichtung, das Primitivere. Und was sich sofort ergibt an unserem Beispiel hier, um das wir verwandelt sind, zur Hauptsache war Lenins Oktoberputsch oder vom 7. November eine Konterrevolution. Und zwar eine, da komme ich aber dann noch, eine asiatische Konterrevolution gegen das ostgermanische Imperium Russland. Drittens, Doppelrevolutionen, also Revolution und, die sind auch noch vermischt. Denn Lenin war auch ein Revolutionär, aber er war ein industrieller Revolutionär. Das war Stalin übrigens auch. Er hat die industrielle Revolution in der russischen Volkswirtschaft forciert, und zwar mit Gewalt. Doppelrevolutionen aus Revolution und Konterrevolution sind beidseitig gerichtete Umkehrungen wesentlicher Verhältnisse, deren Wirkungen sich sowohl wechselseitig neutralisieren als auch asymmetrisch verstärken können, wenn das nicht ganz symmetrisch ist. Gell? Wenn sozusagen der Hauptpunkt mehr auf der einen Seite liegt, dann sieht es gar nicht wie eine Revolution aus, sondern es ist nur, was Friedrich Engels eine Resultante der Kräfteverhältnisse, das Parallelogramm der Kräfte, die eine Kraft will dahin, die andere dahin, und die Resultante ist eine dritte Richtung, die sich de facto durchsetzt, die aber keiner der Vektoren gewollt hat, wenn man jetzt politische Bewegung oder historische Bewegung als Vektoren von einer Richtung und einer Kraftgröße betrachtet. Das haben wir im elementaren Geometrieunterricht gelernt, was die Resultante von zwei oder mehreren Vektoren ist. Sie können sich also auch asymmetrisch verstärken. Sie sind Betragsrevolutionen. Betrag ist ja eine Zahl, wo man sich nicht festlegt, ob es ein positives oder negatives Vorzeichen hat. Eine vollständige Revolution, die in eine ebenso vollkommene Konterrevolution umschlägt, neutralisiert sich zu einer Nullität. Das ist also die Frage, die heute auch schon im Raum stand. Ja, was ist eigentlich sozusagen das faule Obst, was da übrig geblieben ist von der sogenannten Oktoberrevolution? Ja, eigentlich gar nichts. Gell? Das wäre sozusagen so eine Neutralisierung der Beträge. Achso, in eine vollkommene Konterrevolution umschlägt, neutralisiert sich seine Nullität. Das Resultat von Revolution und Konterrevolution kann folglich null sein. Außer Späßen nichts gewesen. Der bolschewistische Umsturz in Russland und sein Umsturz des Umsturzes 70 Jahre später erwecken diesen Eindruck. Also in die Einzelheit wollte ich nicht weitergehen, weil alle Theoretiker faul sind und das die Einzelheiten lieber umgehen. Viertens, Revolution hängt am technischen Terminus der Umkehrung, nicht aber an dem der Umwälzung oder dem des Umsturzes. Damit verwechselt man Revolution häufig mit Umwälzung und Umsturzes. Das sind aber verschiedene Bewegungsbilder, sondern Revolution ist Umkehrung. Da steckt auch die Heideggersche Kehre drin. Die Umkehrung ist nämlich die dialektische Operation, die allein etwas Revolutionäres hervorbringen kann. Revolutionäre müssen immer Dialektiker sein. Also etwas ganz anderes als Umwälzungen und Umstürze. Der Umsturz reißt das Oberste herab und bringt alles in die Niederlage, denn nichts soll etwas Höheres sein. Das ist dieser Gleichheitswahn, der Gegensatz, der eigentlich nur alles niederreißt. Ne? Also eigentlich, ich sehe da ein Schwuler oder anderer Perverser. Das ist sozusagen die Bewegungsrichtung. Der Umsturz ist die Gleichmacherei der Niederlage für alle. Dagegen ist die Umwälzung eine Umkehrung der Vorzeichen, indem das Oberste zum Untersten gemacht wird und das Unterste zum Obersten. Das ist, was diese Vokabel aussagt, der Umwälzung. Fünftens. Umstürze und Umwälzungen verändern nur die relativen Stellungen des Oberen und des Unteren zueinander. Ein obiges wird ein gleichermaßen untiges und also hat der Sturz des Oberen eine Gleichmachung zum Unteren hin bewirkt. Bei der Umwälzung kann ein besseres oder schlechteres Subjekt in die obere Position, da werden ja oben und unten ausgetauscht, das ist also die Denkfigur, oder schlechteres Subjekt in die obere Position gelangen, aber im Grundsatz bleibt der Unterschied von oben und unten erhalten und die Qualität des umgewälzten Gesamtverhältnisses bleibt gleich. Ganz im Gegensatz dazu hat der Umsturz, wie jeder Sturz, eine gleichmacherische Tendenz. Man versammelt sich ganz unten eine gleichmacherische Tendenz nach unten. Nach dem Sturz alles Hohen und aller seiner Denkmäler im Lande blieben nur noch die Sockel stehen. Es gab also in 68 in Hamburg einen berühmten Denkmalsturz eines dieser kolonialen Haudegen. Das war Namen habe ich vergessen. Ich kann Netto keine. Vorweg? Bitte? Netto Vorweg vielleicht? Nein, nicht Leto Vorbeck, sondern das waren noch so ein Hamburger. Die haben dann zur Gründung des Hamburger Kolonialinstituts geführt, was also der Keim für die spätere Universitätsgründung war, 1918. Also das wurde jedenfalls gestürzt, dieses Denkmal, und dann blieb eine Weile das stehen. Und dieses gestürzte Denkmal, das ist jetzt im Hamburger Staatsarchiv da und ist eben als zeitgeschichtliches Dokument, genau wie dieses komische Plakat unter dem Talanenmuff von 1000 Jahren. Das wurde nämlich gerade das 50-jährige Bestehen dieses Umsturzes gefeiert, aber ganz im sozialdemokratischen Rahmen, wie es in Hamburg so üblich ist. Aber wie gesagt, das ist sozusagen irgendwas vom Sockelreißen ist die primitivste Tätigkeit ist. Aber wenn eine Umwälzung, also gut, das kann unter bestimmten Dingen mal, im Schach ist das eine Rochade, eine kleine oder große Rochade, gell? Kann das sinnvoll sein und strategisch etwas eröffnen. Sechstens. Revolutionstheoretisch ist allein die Umkehrung von wesentlichen Verhältnissen bedeutsam, nicht jedoch die damit häufig einhergehenden. Also in der Wirklichkeit ist ja immer alles vermengt, da gibt es ja nichts Reines. Ne? Nur in der Theorie ist es rein und das muss aber sein, sonst kann man in der Wirklichkeit eben die Unterscheidung nicht mehr richtig treffen, ne? Was da alles durcheinander geflogen ist. Deswegen ist also die begrenzte Nützlichkeit von Theorie doch auch angezeigt. Schnelle Rhythmen eines Geschehens gelten ebenfalls als revolutionstypisch, sind aber kein sicheres Anzeichen des revolutionären Charakters. Evolutionen können verlangsamte Revolutionen sein, insbesondere wenn ihre Umgestaltungen den Eindruck der Unausweichlichkeit erwecken. Also wenn man eine langsame Entwicklung macht, ein vorsichtiger Akteur ist auf irgendeinem Gebiet. Das Gebiet ist völlig offen. Ja, geht nicht um große Geschichte, auch nicht um Staatlichkeit, sondern das ist ein sehr allgemein verbreiteter Denkfigur, eine denknotwendige Figur, die Umwälzung. Und was eben, also ich sehe im Grunde zwischen Evolution und Revolution keinen qualitativen Unterschied, sondern nur in der Quantität der Geschwindigkeit der Geschehnisse. Aber da kann ich mich auch irren, bin mir nicht ganz sicher. Siebtens. Die Umkehrungen wesentlicher Verhältnisse können sehr verschieden in die Erscheinung treten. Nämlich A, durch Putsche militärischer und anderer Art. B, durch Geneigtheiten, ich nenne das Alitäten. Warum weiß ich nicht, es ist nur sprachlich liegt es nahe. C, durch Fähigkeiten, das nenne ich Abilitäten, das ist durchaus geläufig. Und D, durch systematisch ausgeführte Lehren, das nenne ich die Isme, ganz umgangssprachlich. Ja, das ist schon wieder so ein Knaller, der dann Ismus vorträgt. Also, das ist in meinem Falle gerechtfertigt, dass Sie diesen Vorwurf mir machen könnten. Das sind die Ismen, also ausgeführte Lehre. Da ist noch nichts über Richtigkeit oder Falschheit oder Nützlichkeit oder Wirksamkeit und Unwirksamkeit gesagt. Häufige Auslöser von echten Revolutionen sind zum Beispiel Putsche. Putsch heißt, dass handlungsfähige Teile eines Apparates, welchen auch immer, die Aufgaben des handlungsunfähig gewordenen Teiles zusätzlich übernehmen. Ein Beispiel dafür ist die Übernahme der Gesetzgebungsfunktion durch eine Exekutive. Wenn die Legislative zu positiven Mehrheitsentscheiden unfähig geworden ist. Der putschfähige Teilapparat sollte zur putschmäßigen Übernahme anderer zusätzlicher Aufgaben nicht nur geneigt und fähig, ich nenne das putschal und putschabel, sein, sondern sich auch auf eine allgemeine Lehre des Putschismus beziehen können. Das Papier, das der Herr Babic hier verteilt hat, ist ein klassische, das ist eben ein klassisches putschistisches Konzept von Lenin. Ja, und deswegen ist es durchaus klassisch. Denn natürlich die Arbeiterklasse und auch Bauernklasse können alle allein natürlich überhaupt nichts übernehmen. Nicht wahr? Die Arbeiter, eine Klasse braucht immer die Gegenklasse. Nicht wahr? Hat schon Marx nicht zu Ende gedacht und Lenin am allerwenigsten. Ja, aber das ist jetzt ein anderes, weiteres Thema. So haben zum Beispiel Marx und Engels 1848 im Kommunistischen Manifest die putschistische These vertreten, also die waren es auch. Die antikapitalistische Revolution müsse mit der Errichtung einer Diktatur des Proletariats über die bürgerliche Gesellschaft beginnen. Und Lenin war zu Beginn des Ersten Weltkrieges davon überzeugt, dass es den Krieg braucht, um Revolution herbeizuputschen. Lenin hatte Recht behalten mit dem erfolgreichen bolschewistischen Oktoberputsch von 1917. Und auch Hitler hatte Recht mit seiner legal-parlamentarischen Taktik und war erfolgreich mit seinem Reichstagsputsch vom 30. Januar 1933. Lenin war also ein Kriegsputschist, Hitler ein Parlamentsputschist. Ja, denn wenn man keine positive Mehrheit bekommt, dass man sich auf irgendwas einigt im Parlament, sondern nur noch Ablehnungsmehrheiten sind, ist es nicht mehr Legislations-, also gesetzgebungsfähig, der Reichstag. Und das war ja die Lage, ja, Anfang 33 oder schon in den Jahren davor. Staatlicher Putschismus heißt aber nur, dass die Aufgaben eines ausgefallenen Staatsorgans von einem noch intakten Staatsorgan mit übernommen werden. Er bedeutet noch keine Revolution der staatlichen Verhältnisse im Sinne ihrer Umkehrung zu Verhältnissen von höher stehendem Wesen. Ja, das ist damit noch nicht gesagt, dass sozusagen da eine Ersatzfunktion, quasi eine Prothese eingesetzt wird. Achtens, es gibt göttliche, natürliche und menschliche Revolutionen. Immer sind sie eine Umkehrung mit innerer Wesenserhöhung bestimmter Verhältnisse. Sie müssen genau bestimmt sein, was nun umgekehrt ist und damit man weiß, wie es danach aussieht, nach der Umkehrung, weil ja meistens nicht alles umgekehrt wird. Ne? Da kann es auch Harmonien und Disharmonien geben in den dann partial revolutionierten, partial umgekehrten Verhältnissen. In der praktischen Geschichte hat es immer nur Partialrevolutionen gegeben. Und neue Krisen und neue Probleme, die man vor der Revolution nicht hatte. Aber alles bekannte Sachen ist nichts Neues. Eine Umkehrung der inneren Wesenserhöhung bestimmter Verhältnisse. Wenn Gott sich dazu herablässt, den Menschen zu schaffen, das ist ja nun schon ziemliche Entscheidung, gell, vom lieben Gott, hat er die Umkehr vom Sein ins Wesen vollzogen und den ihm widersprechenden Geist des Menschen erzeugt. Ja, das ist ja die ganze Religionsgeschichte, dass da immer irgendwelche Leute gegen Gott protestieren, gell, und jedenfalls antigöttliche Aktionen machen. Sünder. In den weitergehenden Tatgedanken Gottes, sich selber als Vater zu setzen und mit einem Menschenweib einen Sohn zu zeugen, der Mensch und Gott ist, hat sich die theologische Revolutionsfähigkeit Gottes erschöpft. Das Christentum in seiner protestantisch-germanischen Vollendung hat seine revolutionsgeschichtliche Aufgabe erfüllt und ist damit überwunden. Das ist der Standpunkt des deutschen philosophischen Bewusstseins am Ende des deutschen Idealismus bei Hegel in seiner Vollendung. Hegel sagt in seiner Geistesphilosophie, die Kunst ist erledigt. Ja, die Kunst, das Regime der Kunst war aber in den alten Griechen waren das, ne, wo sozusagen die Götter als Kunstwerke dargestellt wurden. Was er eigentlich sagen wollte und was zu seiner Zeit akut war, das Christentum ist erledigt. Und alle produktiven Gedanken, die das Christentum in seiner protestantischen Vollendung hat, sind in meine Philosophie eingegangen. Damit hat er zweifelsohne recht mit diesem Anspruch. Nur so offen konnte er das nicht sagen. Ja? Denn mit Bismarck stand ja noch die Gründung des protestantischen Kaiserreiches, Form des Zweiten Reiches, noch auf der, sozusagen auf der historischen Tagesordnung. Ja? Aber das hat er eigentlich gemeint. Ja? Wir haben keine Religion, wir haben sie auch nicht mehr nötig. Was nicht heißt, dass viele Leute sich nicht noch an der Kunst erfreuen, an der alten oder selbst an der neuen. Und viele Leute ältere oder buddhistische oder eben sonstige Religionen und Formen der Gottesverehrung machen können. Das ist ein menschliches Bedürfnis, nicht wahr? Also gibt ja nun vielere niedere Funktionen im Menschen, die nicht unbedingt identisch sind mit seinen höchsten Funktionen. Und das sind eben der rein geistigen, der rein philosophische Gedanke. Auch der Geist muss eben auf eine höhere Ebene gebracht werden und das erst mit der Philosophie erreicht. Und zwar ganz konkret mit der Vollendung des deutschen Idealismus durch Hegel. Danach ging es ja abwärts. Ne? Da war also der materialistische Protest von Marx und Engels, womit sie nicht recht behalten haben. Ne? Aber das, gut, das ist aber eigentlich ein anderes Thema. Und damit überwunden. Also das Christentum ist damit überwunden. Die Fackel der Revolution geht von der Religion auf die Philosophie über. In der Geschichte des deutschen Denkens widerspiegelt sich dieser Vorgang in den Übergängen von Luther auf Leibniz und von diesem auf die deutschen Idealisten Kant, Fichte, Schelling und Hegel. Mit Hegel ist alle Religion zu Philosophie verarbeitet. Und das ist die Anstrengung des Begriffs, die Hegel immer wieder beschwört. Gell? Also das ist sehr anstrengende, hirnschweißtreibende Tätigkeit, das zu verstehen. Und der menschliche Geist hat sich aus dem Gefängnis des Glaubens befreit und ist in das Reich des Gedankens aufgestiegen. Das hat die deutsche Geistesgeschichte in ihrer letzten Klassik, also im napoleonischen Zeitalter, erreicht. Neuntens. Natürliche Revolutionen sind vom Beginn der Welt an immer auch am Werk. Das gibt es ja auch in der Natur, wie sonst. Die fundamentalen Begriffe der Natur sind Raum und Zeit. Die Umkehr von Raum in Zeit ist revolutionär und daher vorwärtsgerichtet, weil der Übergang von dem Raum in die Zeit eine zweite Naturkategorie schafft, denn die Zeit ist der Nichtraum. Das kann man mit absoluter Sicherheit sagen, auch wenn man nichts weiter über die Zeit weiß. Konterrevolutionär ist die Rückwälzung von der Zeit in den Raum, der als absoluter Anfangspunkt jeglicher Naturbetrachtung zugleich eine Rückkehr zum Start ist. Sind aber beide Revolutionen vollzogen, die vorwärtsschreitende von Raum in Zeit und die rückwärtsschreitende von Zeit in Raum, dann entsteht eine neue Totalität aus Raum und Zeit und darin auch die Denkbarkeit ihrer Gleichheit, in der Hegels Naturphilosophie richtigerweise die Gegebenheit von Materie erkennt. Die Materialisten meinen ja, also Materie ist so das Grundlage. Da meinen sie eben diese komischen Sachen, an die wir uns immer stoßen in Raum und Zeit. Ja? Und Hegel hat aber darüber nachgedacht, ja, wie kann ich, ich habe ja Raum und Zeit, das ist das Sein und das Nichts. Beides ist das Außer-sich-Sein der Idee. Das hat er es in seinem System dargestellt. Und der Raum ist das Nebeneinander, weiter gar nichts, das ist nur ein nacktes Prinzip. Und die Zeit ist das Nacheinander. Das sind die zwei Grundformen des Außereinanders zu sein. Ja? Und dann hat er darüber nachgedacht, wie kann ich Materie konstruieren? Ja, die Gleichheit von Raum und Zeit, ja? Weil das ja immer hin und her springt, ja? Ohne dass was Neues ist. Also ist es eine höhere Einsicht, wenn ich sehe, ja, das im Prinzip ist das ja gleich. Aber in dieser Gleichheit brauche ich die Gegensätzlichkeit, damit sie ständig ineinander überspringen können. Ja, das bedeutet ja auch in der einfachen Formel das Gleichheitszeichen. Ja? Links und rechts kann ich immer hin und her springen. So schnell oder so langsam, wie mir beliebt oder den Umständen entsprechend das gegeben ist. Ja, das war also dieses einmalige Genie der deutschen Idealisten, die das so formuliert haben. Heute alles verloren, nicht wahr? Aber wie gesagt, mit der revolutionären und dialektisch heißt immer dreiwertig, ja? Also dialektische Logik, jedes dialektische Argument ist keine zweiwertige Logik, sondern eine dreiwertige Logik, das ist was prinzipiell Höheres. Manche bezweifeln, das ist das Gegenteil und sagen, das ist immer falsch, weil es dreiwertige Logik ist, aber ist aber so. Die dialektische, also dreiwertige Aufhebung von Materie ist das Licht entstanden. Ja, woher kommt er auf einmal zum Licht? Nein, Aufhebung ist das Stichwort. Ich habe vorher Materie, ja, die Seiten sind gleich und flitzen hin und her. Und wenn ich die richtig begreife, dann weiß ich, dass es gleich sind. Und da ist mir dann ein Licht aufgegangen. Denn da hat sich die Materie selbst aufgehoben. Das kann man so darstellen, indem man es in Klammern setzt, aufgehoben. Und das Wörtchen aufgehoben, das hat man in der DDR, will sie ja nachträglich lügen, also schon in der Schule gelernt, gell? Es ist nicht außer Gültigkeit gesetzt, ist auf eine Ebene gehoben und es ist aufbewahrt, aufheben. Man hebt etwas auf, wenn man es aufbewahrt. Die deutsche Sprache ist so genial, dass sie alle diese Bedeutung in einem Wort ausdrücken kann, nämlich aufheben. Behalten, im Sinne von behalten, von erheben und außer Kraft und aktuelle Geltung setzen. Gut, damit mit der Aufhebung von Materie ist das Licht entstanden. Und das kann man formalisieren, kann man hinschreiben und sich klar machen, was Klammer auf, Klammer zu bedeutet. Nicht wahr? Das ist eben dieses Aufhebungszeichen. Ja, damit sind wir bereits im aktuellen Teil der Physik angelangt, nämlich in der Quantenoptik. Und also da ist zurzeit, glaube ich, in Wien ist da der Schwerpunkt dieser quantenoptischen Forschung. Da googeln Sie mal nach Zeilinger, der ist da der Chef und so. Mal einen Vortrag von dem in Hamburg gehört. Also das ist sehr interessant, was die machen. Da zeigt sich eben, was diese drei Werte, die nur mit einer dreiwertigen Logik zu beschreiben sind. Transformation, gell? Also Fernwirkung, spukhafte Fernwirkung hat Leibniz, nicht Leibniz, sondern Einstein das genannt. Zehnte These. Aus der revolutionären Dialektik von Raum und Zeit ist die gesamte Natur erbaut. Sie ist, das ist die, wir stehen auf dem Boden der natürlichen Revolution, aller natürlichen Revolutionen. Alle physikalischen Körper werden durch eine Revolution zu chemischen Stoffen, die die äußerliche Bestimmtheit der Physik in die innerliche Wandelbarkeit der Chemie wendet. Hegel beschreibt das als einen Fortschritt der Handlungsfreiheit der Natur, in dem also nicht der Gegenstand mehr gegeben ist, der nur äußerliche Kräfte einwirken oder zerschlagen werden kann oder zusammengesetzt werden kann, sondern er kann sich innerlich selbst bestimmen, indem er sich mit einem ihm genehmen anderen Element verbindet oder solche aus sich ausscheidet. Also sozusagen die handelnden natürlichen Pole haben einen Freiheitsgrad mit dem Übergang zur Chemie berostet. Wenn Sie sich mal ärgern, wenn irgendwas rostet oder verfault, sagen Sie sich immer, das ist eine erfolgreiche Revolution des Übergangs von der Physik in die Chemie. Ja? Das ist doch tröstlich, gell? Wenn die Dinge untergehen. Gut, in der Chemie wendet. Diese, nämlich die Chemie wiederum, wird durch die Biologie revolutioniert, in der der chemische Prozess der Reagenzien, das sind die an einem chemischen Prozess beteiligten Stoffe, nicht mehr mit einer bestimmten stofflichen Selbstverwandlung erledigt ist, sondern, also es ist nicht mehr bloß Chemie, sondern die Aufrechterhaltung eines ewigen Kreislaufes chemischer Einzelprozesse der Zweck ist, also das unsterbliche Leben selber. Ja, denn chemische Prozesse, die haben einen ewigen Kreislauf sich zu befinden, das ist das Leben. Ja, und wo man das im All oder auf der Erde als Gesamtorganismus beobachtet, redet man auch von einem Biotop. Das ist ein biologisches Leben, das ist das Gaia-Konzept. Die alten Griechen haben das auch schon so gesehen. Ja? Das ist die große Mutter, die Gebärerin. Die Aufrechterhaltung des Lebens ist ihr Zweck. Das unsterbliche Leben sind das. Somit verdankt sich jeder grundsätzliche Voranschritt in der Entfaltung der Natur, also ihrer Grundbegriffe Raum und Zeit, einer Revolution, einer Umkehr des stufenbestimmenden wesentlichen Verhältnisses, sodass ein neues und höheres Verhältnis wesensbestimmt wird. Also der Übergang von der Physik in die Biologie, in die Chemie, von der Chemie in die Biologie, sind Übergänge, die Umkehrungen immer sind der bisherigen Bestimmung in der Beschreibung des Prozesses und dann zu einem höheren werden. Ja, also es sind Revolutionsschritte. Elfte These. Eine der höchsten Verhaltensweisen der Tiere sind ihre Instinkthandlungen. Sie folgen einem Reizreaktionsschema. Aus einer Instinkthemmung entsteht die gewaltige Revolution, dank der die lebendige Arbeit in der Welt erscheint. Und zwar durch eine Umkehrung des Reizreaktionsschemas in das Aktionsresultatsschema. Nur all jenes, das der Mensch nach diesem Schema selber gemacht hat, das hat er auch erkannt. Daher handelt es sich bei der philosophischen Disziplin der Erkenntnistheorie um die Logik der Arbeitsprozesse. Das ist das sogenannte Vico-Axiom in der Philosophiegeschichte bekannt. Also der Mensch, verum gleich factum heißt es, heißt diese Formel von Giambattista Vico. Der hat also die 1725 in Neapel die Nuova Scientia, die neue Wissenschaft, veröffentlicht. Und das ist der erste abendländische Geschichtsphilosophie in der Neuzeit. Und Hegel und Marx und deutsche Idealisten und so, das sind alles, und auch bis hin zu den Kommunisten, das sind eigentlich Ahnen dieses Vico. Verum gleich factum. Das Wahre ist das Bekannte. Und ich habe das zu Ende geführt, indem ich eine Arbeitsprozesslogik geschrieben habe und das als Erkenntnistheorie identifiziert habe. Und mein ganzes System der Philosophie, das 2014 erschienen ist, das hat die drei Teile Metaphysik, das ist die Negationenlogik, da werden so Dinge wie Gleichheit, Selbheit, Übergänge und so logisch thematisiert. Und dann ist Erkenntnistheorie, das ist die Arbeitsprozesslogik. Und dann folgt eben noch die Zeichenphilosophie, das ist eine neue Metaphysik wiederum, wo es um abstrakte Dinge geschieht, denn die Zeichen haben nichts mit dem zu tun, inhaltlich, das sie bezeichnen. Damit haben Zeichen nichts zu tun. Das ist losgereist, das, womit ich die Sache bezeichne, von dem, was sie bedeutet, was sie ist. Wenn Sie frühe Schriften betrachten, dann sind das noch, oder frühe chinesische Schriftzeichen, da sind das noch kleine Skizzen, sind es eigentlich noch Symbole, nämlich Wahrzeichen, kleine Skizzen für Wasser oder für ein Haus oder so, indem ich das noch erkenne, was da gemeint ist. Gell? Also es sind rudimentäre Abbildungen eigentlich, die ersten Schriftzeichen. Das sind unsere Lauttöne, natürlich unsere Lautschrift überhaupt nicht mehr. Ja, da ist wirklich, sie sind wirklich reine Zeichen und sind deswegen eben auch Sinnzeichen. Und den Sinn haben wir ihnen beigelegt, willkürlich, und nicht Wahrzeichen. Ja? Im Wahrzeichen steckt noch etwas Wiedererkennbares, etwas Ähnliches drin, in dem, was in der Realität gemeint ist, des Gemeinten. Ja? Und das ist aber keine Verschlechterung, sondern eine Verbesserung, was eine Emanzipation immer in sich enthält. Gut, wo war ich denn jetzt stehen geblieben? Ach so, Biologismus. Ja, über diese naturalistische Analogie von Arbeitsprozesslogik und Naturgeschichte hinaus bringt die menschliche Erkenntnis, also wie gesagt, die Natur geht nur bis zum Biologismus. Und das sind unsere Wissenschaften auch, aber wir gehen noch hinaus. Wir können noch in die Geisteswissenschaften fortschreiten. Die sind noch höher, also die Naturwissenschaften. Bringt die menschliche Erkenntnis fünf weitere. Da gibt es eben, die gesamte Erkenntnistheorie hat 10 Stufen. Die ersten fünf sind auch in der Natur vorzuführen. Die nächsten zweiten fünf, die sind nur im menschlichen Geist. Vielleicht auch im göttlichen Geist, aber den kennen wir ja noch nicht persönlich. Vorhanden und denkbar. Und da bin ich jetzt eben angelangt. Und jeder Schritt ist eine Revolution. Und der Art dieser Revolution kennzeichnet natürlich das, was überwunden wird in dem Schritt und das, wozu er hinführt, dieser Schritt. Das muss man alles inhaltlich genau bezeichnen, um eine vonstatten gegangene Revolution, und das ist ja die von der Chemie in die Biologie zum Beispiel, ja, beschreiben zu können. Und zwar zuverlässig und überprüfbar. Ja, hinaus bringt die menschliche Erkenntnis fünf weitere arbeitsprozesslogische Stufen hervor, die durch Revolutionen vermittelt sind. Zunächst ist das der Finitismus. Also was war der Biologismus? Der Prozess, eine Kette von chemischen Prozessen, also Umwandlungsprozessen, läuft im Kreis und der Zweck dieses Kreislaufes ist, den Prozess aufrechtzuerhalten. Und wenn das erreicht ist, dann habe ich ein biologisches Phänomen vor mir, Leben. Ja, aber wir wissen aus unserer produktiven Erfahrung als Menschen, dass wir etwas machen und zu einem Resultat zu kommen. Hegel hat gesagt, meine Philosophie ist nicht nur auf ein Produkt, ein Resultat gerichtet, denn das Resultat ist der tote Prozess, sondern umfasst auch den Prozess, wie das Resultat entsteht. Also die Dialektik ist immer eine Gesamtbetrachtung von Prozess und Resultat. Ja? Aber der menschliche Ehrgeiz geht natürlich, der will handfeste Resultate irgendwann sehen. Ja? Und das ist eben, das nenne ich Finitismus. Also die Sache hat ein Ende, sie wird zu einem Ende geführt. Ein Produkt ist aber ein gestorbener Prozess. Das muss man jetzt in diesem Schritt in Kauf nehmen. Dass wir den Prozess, also den ewig anhaltenden Prozess, also das Leben selber letztlich, totschlagen. Das ist ein Phänomen, das man in jedem industriellen, technischen, wissenschaftlichen, naturwissenschaftlichen Fortschritt erleben kann. Man hat auch immer etwas totgeschlagen, indem man ein Resultat erreicht hat. Daraus, Aber das Resultat kann Nutzen haben. ja, selbstverständlich, deswegen wird es ja auch gemacht, das ist alles geschenkt und es ist wirklich, dass es ein Resultat ist, das irgendwem nützt. Aber man muss sehen, was kostet es, der Weg dahin? Das muss man auch immer im Bewusstsein halten, sonst kann man das nicht. Ja. Der Finitismus, darin nicht nur der Prozess als solcher im Finitismus und damit das Leben selber der Zweck ist, sondern der Zweck des Prozesses ist nämlich sein Tod als Prozess. Also das Produkt oder Resultat als der erstorbene Prozess, der Finitismus, also heißt nur Endlichkeit, der allem natürlich Lebendigen ein Ende bereitet. Ja, wenn wir den Apfel ernten und auffressen, ist doch klar. Die die den Finitismus, das erkenntnistheoretische Zweckdenken, alle unsere Arbeitsprozesse haben einen Zweck. Und der ist immer ein totes Resultat. Der Tod natürlich dieses Prozesses, der vorher lag. Der Finitismus des toten Zweckdenkens gewesen war. Die nächste Revolution wälzt den Infinitismus. Moment. Ach so, ich habe hier was übersprungen, entschuldigen Sie. Die den Finitismus, das erkenntnistheoretische Zweckdenken, beendende Revolutionsstufe ist der Infinitismus, also die geistige Produktion, denn der Geist ist unendlich und unsterblich. Das positive Übernatürliche, dessen negative Vorstufe der Finitismus des toten Zweckdenkens gewesen war. Die nächste Revolution wälzt den Infinitismus in den durchaus wieder endlichen Pädagogismus, der, mit Kant gesprochen, die synthetischen Urteile a priori fällt, weil er seine Arbeits- und Erkenntniskraft selber zum Gegenstande hat. Den Abschluss der Geschichte menschlicher Revolutionen bildet der arbeitskraftvernichtende Bellizismus, der die revolutionäre Umwertung aller Arbeitskräfte in Streitkräfte vornimmt. In letzter Instanz revidiert dann der Historismus unter dem Gesichtspunkt der menschlichen Geschichtskraft alle Resultate des Bellizismus. Das Deutsche Reich ist wieder da, obwohl es zwei Weltkriege verloren hat. Und die Feinde rennen eifrig hinter ihnen her, weil ein paar Hansel schwarz-weiß-rot oder was wälzen. Ist doch köstlich. Ja? Also es ist von einem englischen Historiker ein Buch, eine deutsche Geschichte Europas. Ja? Kann ich nur Kampf um Vorherrschaft. Ich habe es im Sommer auf dem deutschen Kolleg da vorgestellt, das Buch. Ein fantastisches Buch. Es sagt, die ganze europäische Geschichte geht um das Deutsche Reich. Und die ganze Eroberung der Welt im Kolonialismus geht nur darum, für den Kampf ums Deutsche Reich in der Mitte Europas auswärtige Ressourcen irgendwo am anderen Ende der Welt zu mobilisieren. Ja? Karl V., in dessen Reich die Sonne tatsächlich nie unterging, weil er diese überseeischen Besitzungen alle hatte, war nie dort. Das interessiert ihn nicht, interessiert nur das Gold, das darüber kam, damit er in Mühlhausen oder wo die Schlacht schlagen und gewinnen konnte. Um das Reich. Ja? Ich will nur sagen, also es gibt erst der Pädagogismus, das ist die Arbeitskraftproduktion. Ja? Denn die Arbeitskraft ist die Voraussetzung eines jeden Prozesses, also aller Arbeitsprozesse, materieller und geistiger. Und das war auch das Thema von Kant in den berühmten synthetischen Urteilen a priori. Es gibt also bei ihm synthetische und analytische Urteile. Ein analytisches Urteil, in dem ich etwas Bestehendes zerlege und weiß, woraus es besteht hinterher. Ein synthetisches Urteil, da zerlege ich auch etwas, aber ich erkenne etwas und habe einen Erkenntnisgewinn. Also ich erkenne etwas, was nicht schon vorher da war. Und jetzt habe ich den gedanklichen es ist sehr, sehr komplex, gell? Ich verliere auch manchmal den gedanklichen Faden, aber wie gesagt, Sie können es ja dann alle nachlesen mehrfach oder auch in meinem System der Philosophie schauen, da ist es ein bisschen ausführlicher dargestellt, aber es schielt alles im Thema der Revolution, natürlich, weil Revolution ist immer dabei. Und wir reden ja nun auch darüber, obwohl die meisten sich hier wohl als Konterrevolutionäre verstehen, bis auf die nationale Revolution, gell? Aber das ist auch egal. Gut, also es ist die 10. erkenntnistheoretische Stufe ist die Geschichtskraft. Und das als Erkenntnistheorie nenne ich das Historismus. Und der Historismus wurde nach der deutschen Klassik entwickelt im 19. Jahrhundert. Und er war im Wilhelminismus, liegt der Historismus als Erkenntnistheorie zugrunde, dass man gelernt hatte in Deutschland, jede geschichtliche Epoche aus ihren eigenen immanenten Zielen und Kriterien zu verstehen und nicht vom Interesse der gegenwärtigen Dynastie zum Beispiel zu interpretieren. Was hat zur Hohenzollernherrschaft in Berlin geführt oder so etwas? Ja? Das wäre unhistoristisch. Also ich halte den Historismus und ich glaube, dass auch das Zeitalter das Geschichtsalter ist und nicht mehr die Neuzeit. Ich glaube, dass die Neuzeit von Gutenberg bis zum Tod von Goethe und Schiller und von Hegel vor allem und Clausewitz geführt hat, also zum Ende der deutschen Klassik, so um 1830. war die Neuzeit zu Ende. Und die Neuzeit war eine revolutionäre Epoche. Ja, da wurde also der Katholizismus zerschmettert, alles die Wissenschaft begrenzende religiöse Verhältnisse wurden zerschmettert und es kam eben, die Krönung war, dass man vergangene Epochen, was man zerschmettert hatte, nun begann in Deutschland zu verstehen, was das eigentlich war, aus sich selbst. Und nicht mehr so wie alle Leute, die heute Aufklärung, das ist ein aufgeklärter Mensch, das ist ein guter Mensch, gell? Und die nicht aufgeklärten sind die bösen Menschen. Das ist noch Denken im Zeichen der Neuzeit als Revolutionsepoche. Die eben, wie gesagt, von 1440, also als Gutenberg den Buchdruck erfand, bis 1830 ungefähr zählt, also bis die klassische Epoche so beendet war. Gut, jetzt komme ich zum 12. Punkt. Die beiden wichtigsten Sätze, die Karl Marx über die Revolution geschrieben hat, lauteten: Es ist nicht zu jeder Zeit eine gleich radikale Revolution möglich. Das war der erste wichtigste Satz. Der zweite: Der Kapitalismus geht erst unter, nachdem er alle in ihm steckenden produktiven Kräfte entfaltet und ausgereizt hat. Die revolutionäre Alltagsarbeit des kapitalistischen Wirtschaftsprozesses besteht darin, alle vorkapitalistischen Wirtschaftsweisen sich formell und reell zu unterwerfen, wobei die reelle Subsumption die industrielle Revolution des Wirtschaftszweiges bedeutet. Marx hatte, anders als Lenin, keine praktische Gelegenheit, eine Revolution zu veranstalten. Marx hat aber im Kapital, seinem Hauptwerk, revolutionäre Vorgänge beschrieben. Und zwar in Begriffen, nicht nur beschrieben, in erzählerischer Manier. Die grundlegende kategoriale Revolution ist die Deduktion des Geldes durch eine Umkehrung der besonderen Wertform einer Ware in allen anderen, also die besonderen Wertformen einer einzelnen Ware, die die in allen anderen Waren darstellt, ist eine je eigene Definition. Wo war ich jetzt hier? Besonders einer Ware darstellt, die Umkehrung in die allgemeine Wertform aller Waren. Einer Ware in die allgemeine Wertform aller Waren. Die allgemeine Wertform aller Waren heißt, dass alle besonderen Waren sich in einer allgemeinen Ware ihren Wert ausdrücken. Wie der Ausdruck im Einzelnen da, das muss man bei der Analyse der Wertform dann betrachten. Dadurch wird eine Ware zur allgemeinen und öffentlichen Ware, Sie ahnen schon, das ist das Geld, erhoben, aber durch diesen Akt, diesen gemeinschaftlichen Akt aller anderen Waren. Ja, das ist auch das Gold, du bist der Goldhändler, du hast die allgemeine Ware. Ja, wir drücken jetzt mal aus, was in dieser allgemeinen Ware meine jeweilige Ware wert ist, beziehungsweise was ich dafür haben möchte, wie viel von deiner Ware. Ja, ob ich nun mit dir tausche mache oder nicht, ist egal. Also, dadurch wird diese eine Ware in die öffentliche Ware erhoben und die restlichen Waren werden zu nicht öffentlichen, vereinzelten Privatwaren herabgesetzt. Ist klar, wenn ich eine öffentliche Ware habe, nämlich das Geld, haben die anderen sich durch ihren eigenen gemeinschaftlichen Akt zu Privatwaren herabgesetzt. Sie sind keine gleichen Waren mehr, aber sie sind auch natürlich Waren. Setzt sich in der öffentlichen Ware das Gold als Naturalie durch, dann ist die allgemeine Ware das Geld. Also so schreibt Marx das und das hat sich wohl auch so in der allgemeinen Redensart, Geld gleich Gold, ganz festgesetzt. Marxens Nächste, dass das natürlich dann durch Münzprägung und durch Papier und wertlose Symbole ersetzt werden kann, ist ein ganz anderes Thema und trägt nicht zum wesentlichen Verhältnis bei. Ist aber möglich, gell? Ist deswegen keine Lüge nur, gell? Wie manche meinen, die... Marxens nächste theoretische Revolution, also die erste Revolution im Marxischen Kapital, ist, indem er richtig in Formeln zeigt, wie Geld entstanden ist. Diese Geldformel. Mehr müssen wir hier eigentlich in diesem Punkt noch nicht wissen. Marxens nächste theoretische Revolution, also Umkehrung eines wesentlichen Verhältnisses in ein neues und höheres, ist seine Deduktion des Kapitalbegriffs, der besteht aus Geld, Ware, mehr Geld. Aus der Umkehrung der Zirkulationsmittelfunktion des Kapitalbegriffs, Geld, Ware, des Geldes, die von einer Ware über das Geld zu einer anderen Ware führt. Marxens dritte Revolution im Kapital ist seine... Nee, ich habe das jetzt schlecht vorgelesen, Moment, dann muss ich es ja gar nicht verstehen. Also Marxens nächste theoretische Revolution, also Umkehrung eines Wesensverhältnisses in ein neues und höheres, ist eine Deduktion des Kapitalbegriffes Geld, Ware, Mehrgeld aus der Umkehrung der Zirkulationsmittelfunktion des Geldes, die von einer Ware über das Geld zu einer anderen Ware führt. Das war der Gegenstand oder das Opfer der Revolution, die den Kapitalbegriff dann hervorgebracht hat. Denn Geld kann als Geld oder als Kapital verwendet werden. Marxens dritte Revolution im Kapital ist seine Ableitung des Begriffs des Aktienkapitals. Die Franzosen sagen dazu, das ist durchaus erhellend, zur Aktiengesellschaft Société Anonyme. Das ist eine anonyme Gesellschaft von Kapitaleignern. Ja. Was ist aber das Revolutionäre am Aktienkapital? Das ist nämlich die kapitalismusimmanente Revolution. Im Prinzip schon gegen den Kapitalismus. Worin er die Trennung des Kapitaleigentums vom Kapitalbesitz vollzogen hat. Der Mechanismus der Vergesellschaftung des Kapitals ohne jegliche Verstaatlichung offengelegt ist und das Geheimnis der antikapitalistischen Revolution sich von selber lüftet. Also hat Lenin keine antikapitalistische Revolution durchgeführt, denn wie wir vom Genossen Babitsch gehört haben, ist das ja ganz schnell, erst sagte man noch sozusagen dogmatisch korrekt, wird jetzt vergesellschaftet oder man sagte vergenossenschaftet, das heißt, wer den Boden bearbeitet, soll ihn auch haben, um die Bauern zu gewinnen, diese 80% der Bevölkerung. Nein, das ist es nicht, sondern Kapitaleigentum wird von Kapitalbesitz. Wer da das Kapital leitet, der Geschäftsführer einer Aktiengesellschaft ist, das ist im Prinzip, ist das, auch wenn er sehr viel Geld bekommt, ist das ein Proletarier, der nur die Leitungsarbeit übernimmt. Das ist ein Angestellter. Und der Eigentümer, also dem das ganze Kapital gehört, oder die Masse der Eigentümer, denen das gehört, die kümmern sich überhaupt nicht mehr um den Betrieb. Kurzum, der Unternehmer ist tot, es lebe der Manager. Und dann die Anlagegesellschaften, gell? Oder der Anlageberater, das ist ja natürlich nur noch. Da wird also noch dem Anlagenberater, dann wird dem völlig entfunktionalisierten, vom Kapitalbesitz befreiten Kapitaleigner, wird dann auch noch das Nachdenken, wo er das anwendet, wird denen auch noch abgenommen. Ja? Dafür hat er dann die Kapitalberater und diese ganze Hierarchie, da konnte man ja schon viel drüber lesen, ja? Zu was die auch geführt haben, zur Finanzkrise von 2008, aber das ist nichts wesentlich Neues, sondern das ist eben nur eine Verstärkung des ganzen Effekts durch weitere Stufen der Abstraktion. Ja? Man macht dann Wetten auf Wetten, nicht wahr? Man wettet nicht mehr nur, ich lege mein Kapital in der Firma an, weil die wahrscheinlich sich gut entwickelt und der Aktienwert steigen wird, sondern ich wette auf eine Wette, die auch schon auf dieses gewettet hat und so weiter. Gut, sowas können Journalisten besser, sich über sowas lustig zu machen. Gut, achter Punkt. Im Rohentwurf zum Kapital von 1857-58 hat Marx auf den Seiten 375 folgende in geschichtsphilosophischen Kategorien dargestellt, wie es sich mit den Formen, so heißt das, die der kapitalistischen Produktion vorhergehen, Zitat Ende, verhält. Er unterscheidet sogenannte ökonomische Gesellschaftsformationen, nämlich die orientalische, die antike und die germanische Geschichtsform, die sich durch ihre Verhältnisse von Gemeinschaften, Individuen und Erde unterscheidet, wobei die Erde alle Voraussetzungen, Mittel und Gegenstände des produktiven Selbsterhalts umfasst. Also alles, was letztlich aus Erde gemacht ist. Natürlich nicht aus Muttererde, sondern eben Erzen und so weiter. Und so weiter, wo wir also den Inbegriff nicht nur unserer persönlichen Existenz haben, die wir auf der Erde herumstehen und liegen, sondern die auch der unentwickelte Inbegriff aller unserer Möglichkeiten ist. Das ist das ökologische Argument natürlich. In der asiatischen Geschichtsform gehören die Individuen zur Gemeinschaft. Und die Gemeinschaft verfügt über die Erde. Sie ist der Urkommunismus. Der Urkommunismus steht in der Urzeit. Ist ganz am Anfang. Das ist marxistisch-leninistische Lehre, die halte ich für richtig. In der germanischen Geschichtsform ist es umgekehrt. Sie haben ja wieder eine Umkehrung. Ja? Das ist das revolutionäre Gegenteil. Die Individuen verfügen über die Erde und bilden die Gemeinschaft, indem sie sich zum Ting versammeln. Erst wenn sie zusammenkommen, wie wir hier zusammengekommen sind, wir sind auch ein Ting. Ja? Stellt sich sofort ein gemeinschaftlicher Minimalkonsens her, eine Einigung, worüber wir reden wollen, das ist ja alles schon Vorentscheidung. Nicht wahr? Und die Entscheidung, ob wir nun Krieg oder Frieden haben, ob wir die Revolution nun direkt anpacken wollen oder noch ein bisschen zuwarten wollen. Ja? So ist das den Bolschewiken natürlich auch gegangen in ihren verfolgten Zirkeln. Ja? Und da hat sich diese spezielle Art von Gemeinschaftlichkeit herausgebildet. Aber, wie gesagt, sie ist immer basiert auf einem freien Entschluss, freier Individuen, die alle vorher auf ihrer Scholle saßen und mehr oder weniger autark sich durchs Leben führen. Aber verteidigen und sowas und gewisse Wälder nutzen, Wiesen und so weiter, Jagdrechte, das konnte nur gemeinschaftlich genutzt werden. Das war dann die Allmende im Mittelalter, im ganzen Mittelalter. Das waren Wald und Wiese, die gemeinschaftlich genutzt werden können, aber sie waren trotzdem, hatten einen privateigentümlichen Anteil, ohne die Sache zu teilen. Ja? Daran. Das ist etwas anderes, als wenn kommunistisches Ureigentum des Staates ist, von vornherein. Und nur, weil ich sage, du gehörst ja zum Volk und also bist du Miteigentümer, das ist ein ganz anderes Verhältnis. Logisch, eins geht rechts rum, das andere links rum, ja, in der Zirkularität. Ja, indem sich im Ting versammeln. Hier erst im Ting ist Privateigentum und damit Privatfreiheit entstanden. Die antike Geschichtsform ist die Mischung aus asiatischer und germanischer Form. Sie unterscheidet ager publicus und ager privatus, das heißt privater und öffentlicher Acker. Die patrizische Oberschicht in klassischer Antike, wir haben ja immer das römische Beispiel vor Augen, kontrolliert als Kollektivdespot, also nicht mehr ein asiatischer Einzeldespot, sondern der Stand, der Patrizier, die Oberschicht. Das ist die vorgestellten Urbesitzer da, die da waren in Rom. Kontrolliert als Kollektiv den öffentlichen Acker, den sie als Gemeinschaftsrepräsentant an ihre plebejischen Klienten verleihen oder auch als Privateigentum zweckentfremden kann. Was also diese Zweckentfremdung des öffentlichen Ackers zum Privateigentum der patrizischen Klasse hat im alten Rom zu den agrarischen Revolutionsversuchen der gracchischen Brüder Tiberius und Gaius. Das war 133 vor und 10 Jahre später, 123 bis 21, das war dann der jüngere Bruder der Gaius. Ja, das waren aber gescheitert, weil die sind beide totgeschlagen worden von ihren Standesbrüdern, den anderen Senatoren und Patriziern. Geführt hat und schließlich, ja, also es wurde verschoben, die allfällige Agrarrevolution im alten Rom, und schließlich in Bürgerkrieg und Republiktod endete, die ja bekanntlich eben zur Machtergreifung Cäsars und dann im zweiten Triumvirat seiner Nachfolger geführt hat. Im 20. Jahrhundert war die repräsentative Wiederkehr der antiken Geschichtsform der Mussolini-Faschismus. Hingegen der Wiederaufstieg der asiatischen Geschichtsform hält bis heute an. Er begann mit dem Lenin-Trotzki-Putsch im russischen Oktober 1917. Und merkwürdigerweise wo? Nein, in Russland nicht, ja? Da wo es anfing. Von da ging nur die Initiative aus, in diesem ostgermanischen Raum. Die Russen unter Putin, die verstehen sich ja auch als vergewaltigte Ostgermanen, so wie ich das auch sehe. Bitte? Prussia, richtig, ja, genau. Und das wird eben auch viel dieser urgermanische Mythos gepflegt. Also man kann da schöne Filmchen sehen im Internet, wenn man ein bisschen danach sucht. Ne? Also das pflegen sie ganz bewusst, ja klar, um ihre Kultur wiederherzustellen. Ein russischer Agent hat mal zu mir gesagt, ja warum, der an gar nichts glaubte, der hat gesagt, warum pflegen wir die orthodoxe Kirche? Er sagt, es gibt keine andere russische Kultur. Die orthodoxe Kirche, das ist die russische Kultur. Ja? Und sozusagen der Kampf mit der lateinischen Kirche, daraus die ganze Anstrengung der russischen Oberschicht, immer eine europäische Hochkultur aufrechtzuerhalten. Das ist ihnen ja auch gelungen. Ne? Es hat ja auch immer Wechselwirkung zwischen deutscher Hochkultur, nationaler Hochkultur und russischer gegeben. Ja, 14, das Punkt, also das ist die letzte Seite, das ist nicht so weit erlöst. Die judeo-bolschewistische Machtergreifung in Russland 1917 war in der Hauptsache eine asiatische Konterrevolution gegen den unreifen russischen Kapitalismus und verdankte ihren Erfolg der Anhäufung weiterer Krisen als wichtigster jener der Nationalitätenfrage. Deswegen der bolschewistische Nationalitätenbeauftragte, der Georgi Stalin, dessen Schlüsselrolle. Er musste in diese Rolle kommen schon, weil das der Hauptwiderspruch war. Ja, findet man ein Motto des Zusammenlebens mit den nicht-russischen Nationalitäten, indem man sie als solche anerkennt, zumindest auf dem Papier, was ja schon mal was ist. Ja? Oder tut man so als weiterhin, als liebten sie alle nur den Zaren, jetzt eben den Roten, was sie natürlich nicht taten in dieser Absolutheit. Diese, nämlich die Nationalitätenfrage, war auch entscheidend für den bolschewistischen Sieg im Bürgerkrieg. Den Armeen der Weißen kam eine ausländische Intervention zu Hilfe, so ungefähr zwischen 1918 und 20. Und das ermöglichte es den Roten, die bevorzugte Rolle der Vaterlandsverteidiger zu übernehmen. Vaterlandsverteidiger ist auch ein Ausdruck von Lenin, der sich am Beginn des Ersten Weltkrieges, weil er schon ahnte, dass das zu seiner Chance der Machtergreifung führen würde, ja, indem man sozusagen einen pazifistischen Putsch gegen den Krieg machte, da haben sie positiv dann aufgenommen, was er vorher verteufelt oder lächerlich gemacht hatte, weil die Menschewiki und so, wie alle sozialdemokratischen Parteien. Und man vergisst nicht, dass der August 1914 war ja die Blamage aller Sozialdemokratie weltweit. Die hatten ja die Zweite Internationale. Und die waren alle pazifistisch, alle gegen den Krieg, ja, und meinten alle, sie können dann die Arbeiterklasse zu einem europäischen Generalstreik auffordern und die Bourgeoisie europaweit entmachten und dann fällt ihnen die Macht in einem hinfort auf ewig friedlichem Europa in den Schuss. Natürlich verlieren. Ach, historischer Quatsch. Ja, wer den Krieg nicht begreift, begreift gar nichts. Das ist ja auch eine ganz hohe Form. Der Bellizismus, wenn ich Sie erinnern darf, können Sie sich das so schnell nicht gemerkt haben, war an neunter Stelle der erkenntnistheoretischen Stufen. Danach kommt nur noch der Historismus, der die Resultate der Kriegsführung, ob sie erfolgreich war oder nicht, wiederum relativiert und auch völlig umwerten kann. Also die deutsche Frage ist wiederum die Zentralfrage der Welt. Putin weiß das. Und die Chinesen wissen es auch. Und das wird Deutschland auch am Leben erhalten. Dass die das wissen, die beiden kommenden Großmächte. Und China ist eine asiatische Produktionsweise, auch wenn es da Milliardäre und Kapitalisten gibt, das sind keine Eigentümer, das sind nur Besitzer. Man sieht das so an solchen Ereignissen, als da in Peking irgendwas Olympisches war. Ne? Da haben die einfach befohlen, dass die Dreckschleudern da, die ganzen Fabriken stillgelegt werden. Das kann doch nur der Eigentümer. Der wird repräsentiert durch die Regierung. Das könnte man im Ruhrgebiet nie machen, nicht wahr? Würden sich nicht gefallen lassen. Germanische Unternehmer lassen sich sowas nicht gefallen. Entweder allgemein, weil man hatte schon vorher für gesorgt, oder nee, jetzt nur wegen deiner blöden Olympiade, gell? Ja, dann mach mal selber. Ja, das ist aus einer anderen Struktur erfolgt das. Und zwischen diesen beiden strukturell bedingten, entgegengesetzten Verhaltensweisen, da liegt eben die Revolution zwischen asiatischer und germanischer Geschichtsform oder ökonomische Gesellschaftsformation, sagt Marx, ein bisschen umständlicher Ausdruck, ich nenne das kurz Geschichtsform. Gut, den Roten, also diese nationale Frage, gell? Die haben sich völlig blamiert. Dann haben sie sich also blamiert, als sie dann alle begeistert, die Arbeiter auch, zum Schutz des Vaterlandes in den Krieg zogen, im August 1914, haben sich blamiert. Sie haben sich blamiert natürlich 1933, ja, als die Arbeiter die Macht an die Arbeiterpartei, die Nationalsozialistische, an die Macht brachten. Sie haben sich immer blamiert eigentlich, ja, weil sie ein falsches revolutionäres Subjekt eingesetzt haben. Nicht, weil es keine Revolution, aber es kann keine proletarische Revolution geben, ebenso wenig wie es eine erfolgreiche liberalistische Revolution, die ja jetzt scheitert ja der Liberalismus. Es ist nur eine Klasse gegen eine andere Klasse, kann in der Initiative, im Angriff sein. Ja, seit 2008 ist der Globalismus und der Liberalismus in der Defensive. Ja, muss sich rechtfertigen, es werden ihm alle möglichen berechtigte und unberechtigte Vorwürfe gemacht. Ja, weil eben das Wesen des Klassenkampfes, deswegen haben Marx und Engels das auch falsch gesehen, Was ist das Moment des Klassenkampfes in Tarifverhandlungen zum Beispiel? Das ist natürlich ein Klassenkampf. Aber nur das Feilschen, solange man noch pokert, noch nicht einig sind, sich überlebt, was kann ich dem anderen androhen, wenn er nicht meinen Vertrag unterschreibt, ja, den ich vorgelegt habe und so weiter. So geht das eine Weile hin und her. Am Ende müssen sie sich einigen. Mir hat mal eine, Anfang der 60er Jahre ein alter Arbeiter im Hafen erzählt, wie sie vor dem Ersten Weltkrieg einen Arbeitskampf im Hamburger Hafen gemacht haben, hat er gesagt. Also das war sein traumatisches Erlebnis gewesen. Weil er es mir noch nach so vielen Jahrzehnten erzählt hat, ja, weil so ein junger Mann, der neugierig in die Welt guckt, dem erzählst du mal was Geschichtliches. Hat er gesagt, wir haben hier gestreikt vor dem Ersten Weltkrieg, unser Unternehmer. Wir wollten 3 Pfennig in der Stunde mehr haben. Wir haben gestreikt, 10 Wochen und so weiter. Und dann kamen die Gewerkschaften und haben geweint, haben gesagt, unsere Streikkassen sind leer, wir können euch nicht mehr auszahlen und. Und die Frauen haben dicht gemacht und so, haben Druck gemacht und so weiter, gell, weil die Kinder Hunger hatten und so weiter. Ja. Und dann haben sie aufgegeben, haben sie kapituliert. Und dann hat der Unternehmer, das war eben patriarchalischer Unternehmer, der nicht nur Eigentümer, sondern auch Besitzer und der seinen Betrieb auch leitete und der diese Arbeiter wieder hinter sich versammeln musste. Der hat dann gesagt, so, jetzt habt ihr Vernunft, ich bin der Herr im Hause und solange ihr das nicht anerkennt, konnte ich euch keine Zugeständnisse machen. Aber ich sehe ein, ihr habt verdient zu wenig, es ist zu hart für euch und ich zahle euch nicht 3 Pfennig mehr, ich zahle euch 10 Pfennig mehr. Ja? Ja? Na, da waren die natürlich moralisch erschlagen. Ne? Was haben die Gewerkschaften uns da hier für Opfer abgelangt, nicht wahr? Und so weiter. Und aus solchen vielen Erfahrungen des Herr im Hause Standpunktes hat die deutsche Arbeiterbewegung natürlich ein Resultat gemacht. Es ist besser, sich zu einigen. Am Ende müssen wir uns doch einigen. Es kann nur noch schlimmer kommen, wenn wir zu viel Undisziplin und Vertragsbruch. Streik ist ja Vertragsbruch. Ne? Das ist gut, das hat man legalisiert, aber per Gesetz. Ne? Also privatrechtlich ist es ist ein eingegangener Arbeitsvertrag, ist gebrochen. Man kann ihn nur kündigen, habe ich mal so einem Gewerkschaftsjournalisten einfach vorgeschlagen. Ihr müsst, wenn ihr gleichgestellt werden wollt, ihr seid immer noch nicht gleichgestellt, und zwar nur, weil ihr das Streikrecht habt. Ja, das ist nur ein gesetzliches Privileg, nur eine gesetzliche Bevorzugung. Sondern ihr könnt nur als Ersatz für Streik und Kampfmaßnahmen könnt ihr nur eine Kollektivkündigung. Ja? Ihr könnt Kündigungsschreiben einsammeln von euren Mitgliedern und von Sympathisanten, dass zu einem bestimmten Termin, das gekündigt wird, und das ist eine sogenannte Änderungskündigung, kann der Unternehmer auch. Das heißt, ich kündige dir und mache dir sofort ein neues Angebot. Ja? Und nach Ablauf der Kündigungsfrist ist das das Verhältnis, wenn du nicht drauf eingehst. Ja? Das ist natürlich ein Poker, weil er den wahrscheinlich behalten will, ne? Den Arbeiter, nur für ihn günstigeren Vertrag haben will. Das geht auch umgekehrt. Und dann erst wären die Klassen gleichberechtigt. Gell? Aber so stellen sich ja bis heute sozialdemokratisch-gewerkschaftliche Fraktionen als arme kleine Opfer dar. Nö, es gibt ja Arbeitnehmer, die sind richtig Spitzenverdiener. Nicht mal, weil sie nur eine seltene Qualifikation haben. Gell? Und also kurzum, es war natürlich damals alles zu Lenins Zeiten, war das marxistisch, rein marxistisch immanent betrachtet, überhaupt nicht zu Ende gedacht. Selbst so etwas Einfaches wie ein Arbeitskampf. Vom Klassenkampf, der zum bewaffneten Aufstand führt, netter ist der Klassenkampf zu Ende, wenn es zum bewaffneten Aufstand gibt. Ne? Da beginnt was anderes, da beginnt Bürgerkrieg, beginnt da, ne? um die inneren Ressourcen. Das ist Krieg, das ist nicht Klassenkampf. Da ist ein Kapitalismus immanentes Geschehen ist. Aber gut, das sind, weil sie eben noch schlechte Marxisten sind. Aber das wussten wir, 68 wussten wir, dass das die Kommunisten schlechte Marxisten sind. Wir hatten eben die Führung, die Leute aus der DDR, die das System schon verändert hatten, nicht wahr? Und dann diesen Pseudo-Antikommunismus hier im Westen, damals auch von der NPD, ganz so klar vertreten, nicht wahr? Hat mir mal ein NPD-Mann ein Angebot gemacht, wir müssen doch, die außerparlamentarische Opposition muss zusammengehen und so. Sag ich, im Prinzip ist das richtig, ja? Aber wofür seid ihr doch? Ihr seid doch für den Sieg der Amerikaner in Vietnam, dass die ihren nationalen Wiedervereinigungskrieg, der von den Kommunisten in Nordvietnam geführt wird, dass sie den verlieren, dass das Land geteilt bleibt. Das heißt, ihr seid im Grunde antinational. Ich habe den also im Grund und Boden argumentiert. Obwohl ich es richtig gefunden hätte, wenn man eine gemeinsame außerparlamentarische Opposition hätte. Heute steht die NPD nicht mehr auf diesen Positionen. Ja, also heute könnte man sich ändern, aber sie spielt keine Rolle mehr. Damals stand sie kurz vor dem Sprung in den Bundestag. Ja. Und deswegen ist die NPD dann zurecht gesickert und naja, und gut, und 68 war es sowieso ein jugendliches akademisches Phänomen und hat sich dann auch zu Tode gesiegt. Wo waren wir hier? Erbrecht. Ach so, die Sowjetunion hat das Programm, das 1848 im Kommunistischen Manifest skizziert wurde, in den wesentlichen Punkten durchgeführt. Das war Expropriation des Grundeigentums, Abschaffung des Erbrechts und damit des Privateigentums an Produktionsmitteln, gleicher Arbeitszwang für alle, Errichtung industrieller Armeen, staatliches Kreditmonopol. Finden Sie und MEW, Marx Engels Werke, Band 4, Seite 481. Finden Sie diese Forderung, den programmatischen Kern aller kommunistischen Programme. Das haben sie durchgeführt, muss man sagen. Gell? Aber es war eben der Marxismus auf dem Niveau der Mitte des Jahrhunderts und nicht der des reifen Marx, nicht vom Ende des Jahrhunderts, als alle drei Theoriebände vorlagen. Und erst 1939 oder 1941 erschienen die Grundrisse zum Kapital, die Entwürfe, wo alle die anderen Dinge drinstehen, in deutscher Sprache in Moskau. Ja, also sozusagen, als der deutsch-sowjetische Krieg da begann. Da haben sie das in Deutsch, diese Quellen, veröffentlicht. Dieses Programm ist der Sache nach identisch mit dem Wirtschaftsprogramm, das Josef, also dieses kommunistische Programm, kommunistische Manifest, das Josef in Ägypten erfüllte und worüber im Alten Testament berichtet wird. Und Genesis, Kapitel 47, Vers 13 bis 26. Wie Josef alle Ägypter in Staatssklaverei bringt. Über Getreidespekulation ist sehr lesenswert. Also Genesis, erstes Kapitel Moses, Kapitel 47. Er kauft ihn, erst nimmt er ihnen ihr Geld ab, weil sie hungern. Dann nimmt er ihnen ihr Getreide ab, dann ihre Produktionsmittel, am Schluss ihren Boden und ganz am Ende sie selbst, ihren Körper, ihren Leib. Dann sind sie Staatssklaven des Pharao. Nur mit der Intelligenz ja passiert es nicht, den Priestern, die verschont er. Das haben die Kommunisten auch immer gewusst. Die kann man zwar ein bisschen schuhriegeln, aber man muss sie sich gewogen halten. Und gut, Lenin und Stalin, ach so, nein, das habe ich noch nicht zu Ende gelesen. Dieses Programm ist der Sache nach identisch mit dem Wirtschaftsprogramm, das Josef in Ägypten erfüllte und worüber im Alten Testament berichtet wird. Beides war, nach einem Wort von Rudi Dutschke, die Herstellung der allgemeinen, realen Staatssklaverei. So hat Rudi Dutschke das bezeichnet und bei Marx und Engels heißt das asiatische Produktionsweise. Die ist durch diese allgemeine reale Staatssklaverei, führt sie letztlich zur Versklavung des Einzelnen im Kollektiv, weil ich ja zur Gemeinschaft gehöre. Ja? Das ist immer das kommunistische Motiv. Das ist nicht aus der Welt zu schaffen, aber es ist nicht das ganze Wirtschaftssystem darauf überall gerichtet, sondern das ist bei uns im Prinzip immer noch germanisch. Trotz bolschewistischer Tendenzen im Überbau. Ja, das ist alles unbestritten. Lenin und Stalin haben gegen den Kapitalismus keine Revolution durchgeführt, sondern eine Konterrevolution, indem sie Russland der asiatischen Geschichtsform unterwarfen. Innerhalb dieser asiatischen Konterrevolution aber haben sie gleichzeitig die industrielle Revolution angestoßen oder forciert oder beschleunigt, wie immer sie das nennen. Also eine Zwangsrevolutionierung als qua industrieller Revolution. Also das ist eine technische Revolution. Es wird eben von Menschenkraft und Pferdekraft und so weiter, wird auf Dampfkraft und Elektrizität und Mechanisierung und so weiter alles umgestellt. Das sind technische Revolutionen. Für Russland war dies ein blutiger Irrweg, der inzwischen verlassen wurde. Hingegen für die asiatische Hauptmacht China, in der die asiatische Produktionsweise schon immer heimisch war, nur nicht immer auf industrieller Basis und gar nicht auf moderner elektronischer, auf modernen Techniken wie heute, aber damals zu ihrer Zeit auch sehr weit fortgeschritten durch die Massenhaftigkeit der chinesischen Arbeitskraft und die Arbeitsteilungsmaßnahmen, die man da in viel größerem Maße vornehmen konnte als bei uns. Denn die Chinesen hatten ja immer wieder ein zentralisiertes Reich, während es bei uns nicht so weit unter einigen hervorragenden Kaisern war es weitgehend, aber es war nie so einheitlich durchorganisiert. Und das kommt eben durch diese zentralen Bewässerungsarbeiten. Das Asiatische setzt sich durch in Zentralverwaltungswirtschaften, die zur Grundlage Bewässerungslandwirtschaft haben. Wenn wir bei uns in den freien germanischen Ländern, aber auch in anderen freien Ländern Regenlandwirtschaft haben. Ja, das heißt, es kommt der einzelne Bauer, kriegt den Segen oder auch das Unglück individuell zugeteilt, auch vom Himmel. Ja, während es der chinesische Urmythos hat einen mythischen Urkaiser, der hat das Überschwemmungsproblem durch die chinesischen Flüsse bewältigt. Da war zu viel Wasser. Im alten Ägypten, im Pharaon, war immer zu wenig Wasser. Oder man brauchte jemanden, diese Priesterkaste und eine zentrale Bewässerungsbau, die das genau berechneten, wann die Nilflut kam. und wann die Düngung mit Gebirgsschlamm kam aus Nordwelt, aus dem Afrika, aus dem mittleren Afrika, aus den Quellgebieten und so weiter. Gell? Und da wurde das wieder sozusagen, aber das musste organisiert werden. Und ja, und da gab es eben eine Zentralverwaltungswirtschaft, gell? Weil es eine Bewässerungslandwirtschaft war. Und es waren eben zentrale, quasi nationale Infrastrukturaufgaben, von denen das Funktionieren des Ganzen abhängt. Deswegen hat sich die Despotie entwickelt. Gut. So, also China in der asiatischen war schon immer heimisch, hat sich deren industrielle Revolution, also die haben auch Lenins Revolution, nämlich die Industrialisierung der vorher hauptsächlich agrarischen Länder, 80% Bevölkerungsanteil, in China wahrscheinlich noch mehr, durchgeführt. Gell? Das hat sich als ein großer Erfolg erwiesen. Aber nicht in Russland, sondern in China und Vietnam zum Beispiel auch. Gell? Heute ist nichts mehr mit der Todfeindschaft, sondern machen mit den Amis gute Geschäfte. Ja? Wo sie vielleicht deren residual schlechtes Residualgewissen ausnutzen. Das kann ja sein. Ich habe gesehen, also die Joppe, die ich mir gekauft habe, weil sie so praktisch ist, so groß ist, die ist von in Vietnam produziert. Gell? Für ein Hamburger Unternehmen. Und naja, wenn ich denke, dass wir mal für Vietnam auf die Straße gegangen sind und uns mit der Polizei geschlagen haben. Für den Sieg im Wiedervereinigungskrieg wohlgemerkt. So hat das die DDR-Fraktion gesehen. Gell? Und die Kommunisten haben was vor sich hingebrabbelt. Gell? So was. Und die Mitläufer, die Liberalen, die haben so allgemein humanitäre. Das ist schön, ihr geliebtes Amerika, nicht wahr, sich so schofelig da zahlt. Gell? Das konnten sie moralisch nicht ertragen. Also das gab es eben nebeneinander. Also ich als Dresdner bin natürlich Todfeind Amerikas, des amerikanischen Systems und der Kriegspolitik. Gell? Also, ich will noch das jämmerliche Ende dieses Regimes sehen. Aber diese liberalen Amerika-Bewunderer, die sind neben mir marschiert, aber mit einer ganz entgegengesetzten Motivation. Und so ist es in jeder Revolution. Gell? Es finden sich auch völlig aus verschiedensten Quellen entgegengesetzte Motivationen, jetzt und hier zu sein und dasselbe zu fordern. Die können ganz heterogen, wie es so schön heißt. Gell? Also verschiedenster Abstammung sein. Russlands historisches Schicksal war das Erleiden und Überwinden. Zweiteres ist schwerer. Ne? Das waren ja die 90er Jahre ihre Leidensjahre. Die haben ja eine Inflation alles gehabt. Denen ist ja das alles widerfahren, was uns anfangen. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde davor. Alle Vermögen waren nichts mehr. Ne? Alles, was die Babuschkas für ihre Enkel angespart hatten, ja, war nicht unnichtig, wurden ganze Lebensleistungen. Ja, das war der Einzug des Kapitalismus in Russland. Ich bin gleich fertig, ist nur noch eine These. Aus der Steppe stürmte dieses nomadische Prinzip, das den Acker der Bauern, die Grundlage von Geschichte und Recht, zertrampelte. Nach der geschichtlichen Überwindung, also es hat das die Überwindung der Gegengeschichte, wollte ich noch sagen. Es hat das Überwinden der Gegengeschichte. Die Gegengeschichte ist das Nomadische, der Sieg des Nomaden über den Ackerbauern. Das ist ein uraltes Motiv, findet sich natürlich alles schon im Alten Testament wieder. Der Nomade, das ist der jüdische Nomade, der treibt da nicht nur über die Feldwege, die genehmigten, sondern, weil sie auch noch fressen muss, sein Vieh gleich über den vom Acker bestelltes Feld und frisst alles ab. Ja, und die Amalekiter haben, also wahrscheinlich unsere Vorfahren da unten, haben sich das nicht gefallen lassen und haben ihnen dann auch eine ordentliche Niederlage beigefügt. Und dann seitdem propagieren sie, oh, das ist das neue Amalek, nicht wahr? Die haben uns was Wehes getan und unsere Herden dann nicht über ihre Felder ziehen lassen. Kurzum, die Grundlage von Geschichte und Recht. Nach dem geschichtlichen Überwindung des Mongolensturmes, der ja Mitte des 13. Jahrhunderts, oben erst am Ende des 15. Jahrhunderts durch den schrecklichen Iwan, erledigt wurde, mit seiner Gegengeschichte, da mussten sie an diese Nomaden über zwei Jahrhunderte Tribut zahlen. Ja? Da auch diese Unterwürfigkeit und dann, dass man es lieber versäuft, die Gerste, als da an den Mongolen abzuliefern. Das ist alles aus diesen schweren, verlorenen Jahrhunderten erklärlich bei den Russen. Und jetzt, heute sehen sie es, glaube ich, auch so. Nach der geschichtlichen Überwindung des Mongolensturms mit seiner Gegengeschichte, denn unter Nomadenherrschaft, wie wir jetzt diese Kapitalnomaden, unter denen wir leiden, da wird ja die Geschichte im Grunde rückwärts wieder aufgerollt. Sie wird wieder ungültig gemacht. Ja? Das müssen wir natürlich stoppen und wiederum umkehren in eine geschichtliche Richtung. Und die Russen haben das eben schon hinter sich. Hatte Russland zudem die despotische Herrschaftsepoche der asiatischen Konterrevolution zu verwinden. Also ihnen ist nicht nur der Mongolensturm passiert, sondern es ist auch die Überwältigung durch das chinesische Prinzip, Zentralverwaltungswirtschaft, was sie sich zum großen Teil oder unter jüdischer Führung selbst angetan haben. Ja, und so weiter. Ja, das gleiche Prinzip, das in China und Vietnam erfolgreich ist, weil es nur eine industrielle Revolution ihrer altbewährten asiatischen Produktionsweise ist. Also ist gegenwärtig und künftig seine strukturelle Regermanisierung angezeigt und im Gange. Also das ist nicht so, dass wir da das übernehmen oder wie Hitler, neues Siedlungsland, obwohl ich durchaus gern diese wunderbaren Frucht, von der meine Mutter immer so schwärmte, die Schwarzerdeböden in der westlichen Ukraine gern wieder hat er am Dniester. Aber das ist wohl nichts mehr. Und obwohl sie sich heute schon wieder bemühen um deutsche Bauern. Ja, das ist ja, das gibt es alles schon, diese Bewegung. Ja. Rück nach. Aber das hat es immer in Schüben gegeben, nicht wahr? Die landsuchende Bauern, nachgeborene Söhne, sind natürlich immer gen Osten gezogen. Gell? Und die ganze Ostkolonisierung, die deutsche Ostkolonisierung hat das gemacht. Die hat es im Inneren gegeben, durch die Rodung, alle Orte, die Roda heißen, gell? Sind erst im Wald abgerungen worden. Und dann ist man eben nach Osten gegangen, weil da Erde war. Und Regermanisierung ist das eben auch in Russland wieder die germanische Produktionsweise. Das ist diese Form der individuelle Eigentümer, die Versammlung des individuellen, der Ting, das ist die Gemeinschaft. Und die kann natürlich auch Zwang auf den Einzelnen ausüben, dann schließt sich der Kreis, das hat Marx nicht gemacht, aber ich habe es in meinen Schriften gemacht. Der Heerbann, das ist ja die Wehrpflicht. Ne? Wo die Wehrpflicht nicht ist, ist dieser germanische Kreislauf nicht. Ja, und der führt dann auch zu Privateigentum. Wenn ich am Kriegszug teilgenommen habe und habe das erobert, gibt es auch im Germanentum eine urkommunistische Landaufteilung, nämlich an die Sippen oder Familien, wird das eroberte Land aufgeteilt, ja, und wird es bebaut und hat eben für neue Bevölkerungsteile eine Grundlage. Und es wird ein neuer Ting eingerichtet, wo man sich versammelt, um Gericht zu halten und Verteidigung zu machen oder einen neuen Zug zu organisieren, wenn man viele Nachgeborene hat, die nicht wiederum mit Land versorgt sind. So ist die germanische Expansion über die Welt zu erklären. Aber das germanische Prinzip ist das, was private Freiheit erzeugt, weil es wirkliches volles Privateigentum überhaupt nur kennt. Das kennt also auch der heutige chinesische Milliardär nicht. Das kann auch morgen eingezogen werden. Es gibt ein wunderbares Video, wie Putin, da war er noch jünger und aggressiver, mit seinen Oligarchen umspringt. Da wollten die aus Rationalitätsgründen Betriebe dichter machen, aber da waren, was weiß ich, Rüstungsarbeiter oder sowas, die Putin brauchte und so. Und da hatte die da zusammengeschissen und gesagt, der Betrieb wird weitergeführt oder nicht, komm her, deine Unterschrift. Also er hat richtig despotisch, ist er mit dem Oligarchen umgesprungen, weil er natürlich weiß, wie die dazu gekommen sind, ja? Durch Raum und Zufall und so weiter. Ja? Und nur um eben jetzt irgendwie Unternehmertum und Initiative zu imitieren, nur auf lang reicht das nicht. Also er hat ja die Unbötigen und die meisten dieser jüdischen Oligarchen hat er ja abkassiert und ins Ausland verdrängt. Nicht wahr? Der Betrieb arbeitet übrigens auch wieder mit schwarzen Zahlen. Wer? Ja. Dieser Betrieb, wo der Putin auch... Ach so, ja, genau. Ja, Sie kennen das, sehr gut, ja. Ja, das ist doch sehr beeindruckend, ja, diese neuen Möchtegern-Kapitalisten so rumkommandieren. Gut, es ist natürlich das so eine asiatische Vergewaltigung, die schüttelt man nicht mit einem Male von sich ab. Ja, das ist gut, also noch ein feierlicher Schlusssatz, These 18. Russland ist das größte Land der Welt und die Russen sind das größte Volk Europas. Das Russische Reich wird in Zukunft der wichtigste Verbündete des Deutschen Reiches sein und die hauptsächliche Schutzmacht aller souveränen europäischen Völker. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.